Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio hören Sie den zweiten Teil von Country und Western. Guten Abend. Klingt wie früher. Rekuda ist das gewesen. Im März ist er 60 geworden, hat 34 LPs bzw. CDs gemacht. Diverse Soundtracks, The Border, Last Man Standing, Paris, Texas natürlich und nun wieder eine neue Studio-CD. My Name is Buddy heißt die und daraus hörten wir den Song There's a Bright Side Somewhere, Rekuda. Mary Chapin Carpenter hat auch eine neue CD gemacht, die heißt The Calling und daraus On With The Song, Mary Chapin Carpenter. That's the way it goes. Sometimes nobody knows, but it ain't all ribbons and bows round here. Sweet 15, ride the gun. Don't know no better when they're young. Take her back home and have some beer and have some. wasn't ready for that one. That's the way it goes. Sometimes nobody knows, but it ain't all ribbons and bows around here. Your daughter never tells, you think she does. She keeps the rain clouds in, you get the easy stuff. Outlaws and jigsaws, and one time she had enough. She wanted out that day. That's the way it goes. Sometimes nobody knows, but it ain't all ribbons and bows around here. Kendall Carson hieß die Dame, die da gerade gesungen hat, 22 Jahre alt. Rare View Mirror Tears heißt ihre CD und der Song, der hieß Ribbons and Bows. Entdeckt wurde Kendall Carson von Chip Taylor, Singer, Songwriter, Folkmusiker mit bürgerlichem Namen James Wesley Voight und somit der jüngere Bruder von John Voight, von dem Schauspieler John Voight. Kendall Carson, eine schöne Stimme und mal sehen. Rearview Mirror Tears, wie gesagt, die CD und Ribbons and Bows ist der Titel gewesen. Man hat Chip Taylor gehört, er hat die zweite Stimme gesungen. Das niederländische Label Strictly Country hat sich zur Aufgabe gemacht, ein paar, naja, vergessene Sänger und Sängerinnen aus den 70ern und 80ern wieder zu veröffentlichen. Und zwar eben die, die nach Labels Meinung Strictly Country waren bzw. sind. Einer davon ist Paul Kraft, dessen CD damals, wann ist sie erschienen? 1996, also noch gar nicht mal so alt. Seine CD vor 10 Jahren hieß Brother Jukebox, die ist nun wieder auf dem Markt. Diese CD von Paul Kraft mit ein paar Worten auf der CD von Chet Atkins. Ein Telefonanruf, den Paul Kraft wohl, besser gesagt nicht er, sondern eben wenn man anruft und dieses Gerät geht los, ich komme nicht drauf, auf jeden Fall diese Maschine aufgenommen hat und Paul Kraft hat sie mit auf diese CD getan, diese Stimme von Chet Atkins, Voicemail Liner Notes. Wie auch immer, der Song, den wir hören von Paul Kraft, der heißt Take Another Swing of Me, Paul Kraft. I know I sent you packing, but now I want you back again. Living without you ain't no living at all. I miss your nagging and your tongue a-wagging and the crash of a coffee cup up against the bedroom wall. In the kitchen kitchen early in the morning, midnight walking the floor. Without you crying, you cussing and you moaning, home ain't home anymore. So come on, honey, come home and spend my money. Come back, mama, and take another swing at me. Since you're running, cause you didn't do me right. But if I looked up and saw you coming, you could do me wrong all night. So come on, honey, come home and spend my money. Come back, woman, and take another swing at me. Come back, honey, and take another swing at me. Oh, come back, mama, and take another swing at me. Take another swing at me. Traditional gespielt von David Bromberg. David Bromberg hat als Gitarrist gespielt für Bob Dylan, für Jerry Jeff Walker, für Willie Nelson, für Bonnie Raitt, für viele, viele, viele andere, hat in den 70ern bis in die 80er hinein viele LPs gemacht, How Late Your Plato zum Beispiel, Devil in Disguise, um zwei zu nennen, hat sich dann zurückgezogen und ist Geigenbauer geworden, hat heute ein Geschäft in Delaware, also ein Geigengeschäft in Delaware, und hat wieder eine CD gemacht mit dem Titel Try Me One More Time, David Bromberg. Der Song, der hieß Buck Dancer's Choice. Vor ein paar Wochen erschien eine CD, die hieß Endless Highway, The Music of the Band, also die Musik der Band. The Band, Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel, Garth Hudson. 17 Songs, die die Band, The Band, gesungen und geschrieben und gespielt hat, vorgetragen von anderen. Von Jacob Dylan zum Beispiel, von Jackie Green, von Death Cab for Cutie, von den Allman Brothers, von Bruce Hornsby, von Jack Johnson, und vielen, vielen anderen. Und die Songs, mit denen die Band The Band bekannt geworden ist. Da ist einer dabei, zum Beispiel The Way, und der wird gesungen von einer Country-Sängerin, von Leanne Womack. Leanne Womack und The Way. Musik. just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. With the wind, And I may drown in still waters, I'll never swim Kern River again. Well, I was born in an oil town, but my gusher never came in. And that river was a boundary where my darling and I used to swim. And then one night in the moonlight, the swift current swept her life away. And now I live on Lake Shasta, and Lake Shasta is where I will stay. And I'll never swim Kern River again. It was there that I met her, there that I lost my best friend. Now I live in the mountains, I drifted up here with the wind. And I may drown in still waters, I'll never swim Kern River again. San Joaquin, where the seeds of the Dust Bowl are found. There's a place called Mount Whitney, where the mighty Kern River runs down. And you know it ain't deep nor wide, but it's a mean piece of water, my friend. I may cross on the highway, but I'll never swim Kern River again. No, I'll never swim Kern River again. It was there that I met her, there that I lost my best friend. Now I live in the mountains, I drifted up here with the wind. I may drown in still waters, I'll never swim Kern River again. I may cross on the highway, but I'll never swim Kern River again. Dave Elvin, Sänger und Gitarrist und Songschreiber, was aber auf seiner neuen CD ein wenig in den Hintergrund gerät, das Songschreiben, das hat seinen Grund. Dave Elvin, Mitglied der Blasters bis 1986. Dave Elvin hat eine CD gemacht, die heißt West of the West. Und was singt er da? Er singt Songs von anderen, die in irgendeiner Art und Weise mit Kalifornien zu tun hatten bzw. zu tun haben. Meist von Leuten, die aus Kalifornien kommen. In zwei Fällen von Leuten, die Songs über Kalifornien geschrieben haben, wie etwa den Song von Jon Stewart, den kennt kein Mensch wahrscheinlich mehr. California Bloodlines hieß der Song, den Jon Stewart mal über Kalifornien geschrieben hat oder über seine Herkunft elterlicherseits. Dave Elvin war ein rauer Bursche. Diese neue CD, die ist sehr, sehr ruhig. Lieder von Jackson Browne, von Tom Waits, von Tom Russell, von John Fogerty, von Jerry Garcia bzw. Robert Hunter, von Brian Wilson. Und der Song hier eben, der ist von Merle Haggard gewesen. Der hieß Kern River, der Song. Merle Haggard, Bakersfield, Kalifornien, das Nashville West, wie es genannt wurde oder immer noch genannt wird. Produziert hat diese Platte von Dave Irwin Greg Lees, der Pedal-Steel-Gitarrist, der durch Katie Lang wohl bekannt geworden ist. Und diesen Greg Lees, den man auch hörte, den hören wir gleich noch einmal bei einem Stück von Jorma Kaukonen. Jorma Kaukonen, Gitarrist, Singer-Songwriter mit Wohnsitz in San Francisco. Ich glaube, er lebt da nicht mehr. Hat auch eine neue CD gemacht, die hieß Stars in My Crown. Das Booklet, oder besser gesagt der Text, den Jorma Kaukonen zu dieser CD geschrieben hat, der ist ein bisschen missverständlich. Er schreibt da nämlich, dass er mal einen Auftritt zusammen mit Janis Joplin in San Francisco hatte. Und der lief so gut, dass sie sich verabredet haben für einen weiteren Auftritt, Janis Joplin und er. Und Janis Joplin kam aber nicht. Und dann habe, so schreibt er, Kaukonen beschlossen, Solo von da an weiterzumachen. Das ist natürlich großer Quatsch. Jorma Kaukonen ist der Gitarrist gewesen von Jefferson Airplane und von Hot Tuna. Wie auch immer, er hat eine Solo-CD gemacht. Das ist Folk und Country und Blues, denn Jorma Kaukonen ist eigentlich immer ein großer Blues-Fan gewesen. Und aus dieser CD ein Song, der heißt Mighty Heart Pleasure, Jorma Kaukonen. Honey, can I have a sip from your water glass? Oh, that's a fine thing to share. I remember back when me and Robbie Rabine, you know, we got to drinking. Lord, it's been a mighty hard pleasure. I was 22, thought all the burdens I knew were too much to bear. Now I'm 65, lucky to be alive after fighting this poor child inside. You know, I found it takes a long time to bury the trash that comes with a treasure. It's been a mighty hard pleasure. How many of you live in the world of deals? Tell me. What have you learned? Most sellers don't give a damn what you're made of or how it's earned. They got a remedy for you, humility, man. It's made of the finest steel and leather. Gentlemen, you make it a mighty hard pleasure. But I got my lucky boots on and a desire I can't tame. Of my gal and a wedding ring. I got some old wounds you could open, but I hope you refrain. Honey, don't tempt me with nothing that I don't already disdain. Even in love, or what passes for love, it ain't always an easy thing. We're jacked up by fantasy from the TV and the songs we sing. And one side of you knows to refuse, the other's dying to get together. Girls, you've made it a mighty hard, hard pleasure. Hey, baby, can I have another sip from that water glass? Oh, that's a fine, fine thing to share. I remember back when me and Robert Rabine, yeah, we got to drinking. Now, Lord, it's been a mighty hard pleasure. I remember when I was a little boy, but I started really thinking, Lord above, has been a mighty hard pleasure. He had a blue wing tattooed on his shoulder. Well, it might have been a bluebird, I don't know. But he'd get stone drunk, talk about Alaska. The salmon boats at 45 below. He said he got that blue wing up in Walla Walla. And his cellmate there was little Willie John. And Willie, he was once a great blues singer. And Wing and Willie wrote him up a song. They said it's dark in here, can't see the sky, but I look at this blue wing and I close my eyes. And I fly away beyond these walls, up above the clouds, where there ain't no fall on a poor man's dream. They paroled Blue Wing in August of 1963. He moved north picking apples to the town of Wenatchee. Then winter finally caught him in a rundown trailer park on the south side of Seattle, where the days grow gray and dark. And he drank and he dreamt a vision of when the salmon still ran free, and his father's fathers crossed that wild old Bering Sea. And the land belonged to everyone, and there were old songs yet to sing. Now it's narrowed down to a cheap hotel and a tattooed prison wing. Hey, it's dark in here, can't see the sky, but I look at this blue wing and I close my eyes. And I fly away beyond these walls, up above the clouds, where there ain't no fall. Drank his way to L.A., and that's where he died. And no one knew his Christian name, and there was no one there to cry. But I dreamt there was a funeral, a preacher in a cheap pine box. And halfway through the sermon, Blue Wing began to talk. He said, it's dark in here, can't see the sky, but I look at this blue wing and I close my eyes. And I fly away beyond these walls, up above the clouds, where there ain't no fall on a poor man's dream. Das ist Tom Russell gewesen, oder besser gesagt die Tom Russell Band. Blue Wing hieß der Song von der CD Raw Vision, The Tom Russell Band, 1984 bis 1994, im Untertitel Vintage Americana, die Tom Russell Band und Blue Wing. Jimmy Buffett, ja, wo lebt er eigentlich? Lebt er immer noch in Florida oder vielleicht wieder irgendwo in Mississippi oder New Orleans? Jimmy Buffett ist auf seinen Covern, auf seinen LP-Covern und auf seinen CD-Covern auf jeden Fall immer am Strand oder am Wasser zu sehen. Er hat einen Hit, Margaritaville. Heute ist Margaritaville eine Restaurantkette. Er hat seine eigene Schallplattenfirma, die heißt Mailboat. Er hat einen anderen wunderbaren Titel geschrieben mit dem Titel Cheeseburgers in Paradise. Und nun hat Jimmy Buffett eine neue CD gemacht, Take the Weather With You. Und daraus ein Song, und zwar Elvis Presley's Blues, Jimmy Buffett. I was thinking last night about Elvis, the day that he died, the day that he died. That he died, just a country boy that combed his hair, and he put on a shirt his mama made, and he went on the air, and he shook it like a chorus girl. Baby, ah, honey, what else? can I do? So let me know if there's anything, just anything that I can do for you. For you. Oh my, oh my. The color of the twilight, reflection of my smile in your sweet eyes. She looks nice, so fine. You know I love you, baby. Ah, honey, what else can I do? So let me know if there's anything, just anything that I can do for you. So let me know if there's anything, just anything that I can do for you. It's all for you. Diese Band, die da eben gespielt hat, die gibt es wieder nach vielen, vielen Jahren. Sie waren sogar in der Bundesrepublik auf Tournee. Und diese Zeugband, die es von dieser Band gibt, die gibt es auch wieder und die waren auch auf Tournee in der Bundesrepublik. Die Band, das ist Green on Red, Dan Stewart und Chuck Prophet, um zwei zu nennen. Und diese Zweitband, das ist dann natürlich Danny and Dusty, Dan Stewart und Steve Wynn. Und von Green on Red gibt es, wie gesagt, eine neue CD von Danny and Dusty auch. Was jetzt aber erschienen ist, ist eine CD von Green on Red, die heißt BBC Sessions. Green on Red waren häufig bei den Leuten in London im Studio, im Hörfunkstudio und haben gespielt. Und vieles von dem ist aufgenommen worden in den 80ern und Anfang der 90er. Und ist nun veröffentlicht worden als BBC Sessions Green on Red. Und der Titel eben, das war Little Things in Life. Hier ist Polly Paulusma, eine Engländerin, Where I'm Coming From, von ihrer neuen CD Fingers and Thumbs. Polly Paulusma. Polly Palusma, das war's. Wir haben noch einen Song. Wenn Sie 2 Stunden zugehört haben sollten, sind 2 Stunden Ihres Lebens mit Country und Western hier im Soundcheck vergangen. Was will man mehr? Das war's, wie gesagt. Tschüss. Am Mikrofon war Knut Benzner. Ray Kuda nochmal. Farm Girl von seiner CD My Friend Buddy. Big oak tree.